warum in diesem Alltag der Ankunft. Ich bleib wieder ohne Antwort. Es ist ein Leben wie Kampfsport. Wir fallen voll auf die Fresse, bleiben blind oder taub, nur um wieder zu strauchen. Was für ein sinnloser Lauf in diesem Kreis ohne Ausfall. Was bleibt für ein Schwindelgefühl? Ich kann kotzen, doch der Regen, er nur da ist wegspülen. Und die Windmühlen drehen sich weiter. Es ist ein ewiges Spiel. Welcher Arsch hat gesagt, du brauchst im Leben ein Ziel? Wieder mal da, wo ich nie hin wollte, wieder mal Resignation anstatt Hass und Revolte. Wieder mal lande ich hier, wieder mal Wand aus Papier, wieder mal die Fasern zu dicht, kein Motomatic zu springen. Wieder mal angekommen, aber das Ziel bleibt fern. Die Nacht ist da, das Licht ist weg, Papa, am Himmel ist kein Stern. Film des Boden dreht sich, ich bin wieder entkommen. Aber der Meißel in meinem Kopf malt immer noch Bilder aus Beton. Keine zerbrochenen Fesseln, keine Ahnung davon, wie die Routine zu durchbrechen wäre, wie dem Alltag entkommen. Wieder mal Resignation und ich bleib noch eine Runde lang, komm an, wo ich gestartet bin, im Karussell des Untergangs. Da, wo ich nie hin wollte, wieder mal Resignation anstatt Hass und Revolte. Wieder mal lande ich hier, wieder mal Wand aus Papier, wieder mal die Fasern zu dicht, kein Mut, um Ende zu springen. Wieder mal da, wo ich nie hin wollte, wieder mal Resignation anstatt Hass und Revolte. Wieder mal lande ich hier, wieder mal Wand aus Papier, wieder mal die Fasern zu dicht, kein Mut, um Ende zu springen. Wieder mal die Fasern zu dicht, kein Mut, um endlich zu springen.